die göttliche komödie von dante das fegefeuer dreiunddreißigster gesang librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz deus venerunt gentes von den frauen bald drei bald vier im wechselchor begannen den süßen palmensang anjetzt mit tränen und seufzend horcht und mitleidsvoll auf jene beatrix so gestaltet daß verändert kaum unterm kreuze mehr sich hat maria doch als die andern jungfraun ihr zum sprechen gegeben raum erhob sie aufrecht sich und gab zur antwort feuerrot gefärbet modicum et non videbitis me et iterum o ihr geliebten schwestern modicum et vos videbitis me drauf setzte vor sich her sie alle sieben und winkend ließ sie hinter sich einhergehn das weib mich und den weisen der zurückblieb also ging fort sie und nicht mein ich war noch ihr zehnter schritt gesetzet auf den boden als mit den augen sie mir traf die augen und ruhigen angesichtes komm geschwinder sprach sie zu mir daß wenn mit dir ich rede du wohl befähigt seist mir zuzuhören und als ich bei ihr jetzt war so wie ich sollte begann zu mir sie bruder was getraust du dich nicht zu fragen nun du mit mir gehest wie's jenen geht die sprechend vor den obern zu sehr voll ehrfurcht sind so daß die stimme lebendig nicht bis zu den zähnen dringet ging mir's weil ich des vollen lauts entbehrend also begann o herren mein bedürfnis ist euch bekannt und was dafür mir gut ist und sieh darauf zu mir ich will daß endlich von furcht und scham du jetzt dich lösen mögest damit gleich träumenden nicht mehr du sprechest wiß das gefäß zerbrochen durch die schlange war und ist nicht doch wer dran schuld hat glaube daß gottes rache sich nicht scheut vor tunken nicht alle zeit wird sonder erben bleiben der adler der die federn ließ im karren drum er zum untier ward und dann zur beute denn zweifellos seh ich und drum bericht ich's den sternenstand sich nahn der eine zeit gibt vor jedem hindernis und hemmnis sicher in welchem ein 510 und fünfe von gott gesendet wird die wettel töten und jenen riesen welcher mit ihr sündigt und wenn dich mein bericht vielleicht der dunkel wie sphinx und themis minder überzeuget weil er nach ihrer art den sinn verwirret so werden die begegnis als najaden alsbald dir doch dies schwere rätsel lösen ohn allen schaden an getreid und herden du merk es an und wie dir meine worte ich bot so laß den lebenden sie wissen des lebens daß ein laufen ist zum tode und denke dran wenn du sie niederschreibest daß du nicht bergest wie den baum du sahest der jetzt zweimal hier ist beraubet worden wer immer ihn beraubt wer ihn verletzet beleidigt gott durch lästerung in taten der heilig ihn sich zum gebrauch erschuf nur weil sie von ihm gebissen wünschte sehnlich mit schmerz den der den biß an sich gestrafet mehr denn 5000 jahr die erste seele dein geist muß schlummern wenn er nicht begreifet daß aus besonderm grund also erhaben er ist und so verkehrt an seinem wipfel und wären elsaß wässer nicht gewesen um deinen sinn die eiteln gedanken und ihre lust ein pyram an der maulbeer du würdest schon allein an so viel zeichen gottes gerechtigkeit in dem verbote am baum erkennen im moralschen sinne doch weil ich am verstande ganz versteinert und durch die sünde dich gefärbt erblicke so daß das licht dich meiner worte blendet will ich wenn nicht geschrieben doch gemalet daß du mit dir davon sie tragest wie man den pilgerstab mit palmen bringt geschmücket und ich darauf gleichwie das wachs vom siegel des abbild jenes dann nicht mehr verändert so ward von euch jetzt mein gehirn gestempelt doch weshalb flieget euer heißersehntes wort so viel höher als mein blick kann reichen der's mehr verliert je mehr er ab sich mühet damit du sprach sie jene schul erkennest der du gefolgt und sehst wie ihre lehre im stand ist meinen worten nachzufolgen und sehst wie euer weg von Gottes Wege so weit abweichet, als die Erd entfernt ist von jenem Himmel, der am höchsten eilet. Ich drauf zu ihr. Nicht kann ich mich erinnern, daß ich mich je von euch entfremdet hätte, noch hab ich des Bewußtsein, daß mir's rüge. Und wenn du dessen dich nicht kannst entsinnen, antwortete sie lächelnd, so gedenke, daß eben erst von Lethe du getrunken und wie vom Rauche man aufs Feuer schließet, so zeigt solch ein Vergessen klar, daß schuldig du warst, als sich dein Wunsch auf andres wandte. Von jetzt an werden wahrlich meine Worte ganz unverhüllet sein, soweit sich's ziemet, daß ich sie deinem rohen Blick entdecke. Und glühender schon und mit langsamern Schritten behauptete den Mittagskreis die Sonne, der unserm Standpunkt nach bald hier, bald dort ist, als jetzt die sieben Frauen wie einer stillhält, der einer Schar vorausgeht als Geleite, wenn Neues ihm auf seiner Spur begegnet, am Saum stillhielten eines blassen Schattens wie unter grünem Laub und dunkeln Zweigen das hochgebirg ihn trägt an kühlen strömen. Vor ihnen deuchten Eufrat, Mir und Tigris, aus einer Quelle hier hervorzukommen und Freunden gleich nur zögernd sich zu trennen. O Licht, o Ruhm des menschlichen Geschlechtes, welch Wasser ist dies, das von einem Ursprung sich breitet aus und von sich selbst sich trennet? Auf solche Bitte ward gesagt mir, bitte Mathilde, dir's zu sagen, und zur Antwort gab dem gleich, der die Schuld von sich hinwegwälzt, das schöne Weib. Dies und noch andere Dinge hab ich ihm schon gesagt, und sicher bin ich, daß Lethes Flut sie ihm nicht hat verborgen. Beatrix drauf, vielleicht hat größere Sorge, die oftmals der Erinnerung uns beraubet, jetzt für das Sehen seinen Geist verdunkelt. Doch sie, Oinoe, welche dort entspringet, führ ihn zu ihr und, wie du immer pflegest, beleb ihm die erstorbene Kraft aufs Neue. Wie sich die edle Seele nicht entschuldigt, nein, zu dem Seinen macht des andern Willen, sobald nach außen ihn ein Zeichen kundtut, also, nachdem sie mich erfasst, bewegte das schöne Weib sich jetzt und sprach zu Statius auf adeliger Frauenart: Komm mit ihm. Wenn ich, o Leser, größern Raum zum Schreiben noch hätte, möcht ich wohl zum Teil besingen den süßen Trank, dran nimmer satt ich würde. Doch weil erfüllt schon sind die Blätter alle, gewoben für dies zweite Lied, so halten vom Weitergehen die Zügel mich der Kunst ab. Zurückkehrt ich von den hochheil'gen Fluten, ganz umgeschaffen, gleich der jungen Pflanze, wenn sie mit jungem Laube sich verjünget, rein und bereit zum Aufflug nach den Sternen. Ende von Die göttliche Komödie, Das Fegefeuer, von Dante, übersetzt von Philalethes.